jetzt. Ich danke dir, Astrid. Ich darf euch heute alle einen wunderschönen guten Abend an diesem herrlichen Donnerstag, dem 25. Mai 2017. Es ist Vatertag, Herrentag, wie auch immer ihr nennen wollt. Hallo Stefan, einen wunderschönen guten Abend. Kannst du bitte dein Mikrofon etwas leisen? Ich wusste gar nicht, dass ich es anhabe. Okay. Ich danke dir. Also ich begrüße euch an diesem wunderschönen Vatertag. Es ist 20.31 Uhr und ich eröffne damit die heutige Vorstandssitzung. Die Sitzungsleitung würde ich übernehmen. Wer meldet sich freiwillig fürs Protokoll? Na, dann mache ich das mal. Astrid, ich danke dir für deine freiwillige Meldung. Wenn ich das richtig sehe, sind wir jetzt bis auf Benny, der ein paar Minuten Verspätung angekündigt hat, vollständig. Kommen wir zum Protokoll der vorhergehenden Sitzung. Ich würde es annehmen. Martin? Ebenso. Du alle? Auch. Detlef? Ja. Nils? Ja. Astrid? Aber ja. Und Stefan? Dafür. Wunderschön, dann wäre das gelesen und genehmigt. Kommen wir zum Hinweis links. Informationen über aktuelle Themen. Astrid, hast du Dinge für uns? Derzeit nicht. Danke dir. Auch einen Bericht über politische Arbeit habe ich jetzt nicht in Ausführlichkeit. Ich mache hauptsächlich AGAFO im Moment. Okay, danke dir dafür. Dann kommen wir über zum Tätigkeitsbericht des Landesvorstands. Ich fange einfach mal an. Ich war mit vorher beschäftigt mit der Bayernmarina. Ich war auf der Bayernmarina, habe mich übrigens sehr gefreut, war eine sehr schöne Veranstaltung, auch wenn gerne ein paar von euch mehr hätten kommen dürfen. Ich war in Marina Mandl, ich war auf der Veranstaltung Das ist doch alles kein Umgang, habe kurzzeitig am IT-Treffen teilgenommen, weil es dann auf den Corso Leopold ging, 2 Tage lang. Ich habe heute an der Lesung gegen Überwachung teilgenommen, an diversesten Arbeitssitzungen, an Stück nämlich 2, diverseste Mandl, was auch immer, und viel Tagesgeschäft und die Nachbereitung von der Bayernmarina. Gibt es hierzu Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein, dann übergebe ich an Martin. Ja, ich kämpfe im Moment noch mit meinem Browser, der nicht das will, was er soll. Aber so einiges habe ich doch im Kopf. Auch ich war auf der Bayern-Marina, habe die mit ausgerichtet, vorbereitet etc. Auch ich habe mich rumgetrieben in dem Marina-Mambel, war unterwegs in Wahlkampf-Orga-Dingen auf, ja, inzwischen muss ich sagen, allen Ebenen bis hoch zum Bund. War da auch in mehreren Vorstandssitzungen, wo es um Beschlüsse ging diesbezüglich. Ich war in Arbeitssitzungen und sonst auch in diversen Mambel. Gibt es Fragen hierzu? Auch das scheint nicht der Fall zu sein, dann übergebe ich mal an Dorle. Ja, ich war auch in diversen Mambel, zum Beispiel in der Bezirksvorstandssitzung in Oberbayern, Schatzmeisterclub, Arbeitssitzungen und Schatzmeisterteam hatten wir auch eine Mambel-Sitzung. Dann war ich Kreisparteitag Traunstein und Berchtesgaden und dann haben wir die beiden Kreisverbände zusammengelegt mit Traunstein-Berchtesgaden und dann allgemeines Tagesgeschäft. Danke dir, Dolle. Haben wir hierzu Fragen? Meldung. Detlef. Wie heißt denn die neue Verbandsgruppe? Oder die Also bis jetzt heißt sie BGL-TS. Mal schauen, ob es so bleibt. Aber das wollten wir dann auf der nächsten Vorstandssitzung noch klären. Okay, danke. Heißen tut sie dann damit so, wie ihr dann auftretet. Da bin ich gespannt. Jo, Detlef. Ja, guten Abend erstmal an die Runde hier. ich habe auch an diversen Mumble-Sitzungen, wie halt immer, teilgenommen. Mich interessiert halt leider die Piratenpartei. Dann haben wir noch einen Stammsitzung mit einer Besprechung in das KV Kürz gehabt. Und zwar, da geht es ja hauptsächlich immer um Wahlkämpfe und Direktkandidat. Also momentan sind es halt mal die klassischen Stammtisch-Themen. Bei der Vorstandssitzung in KV Enland dasselbe. Wie unterstützen wir das? Wann machen wir die nächsten Infostände? Und vor allen Dingen, wir haben ja noch das tolle Boot aus Oberbayern. Das werden wir diese Woche das erste Mal einsetzen. Und ich war natürlich auch auf der Bayern Marina 3 Tage, das mir sehr gut gefallen hat, wobei ich hier eigentlich mehr das Socializing in den Vordergrund stellen möchte. Denn die interne Absprache mit den Leuten, finde ich, ist immer noch sehr gut und es macht auch eine Menge Spaß. Dann natürlich Schatzmeister Tagesgeschäft und ich bin sehr fleißig am UU-Sammeln mit Erfolg. Das war's dann. Danke dir, Detlef. Herzlich willkommen. Haben wir Fragen dazu? Ja, alle wunschlos glücklich sein. Astrid. Ja, ich hatte da einen dicken Engel jetzt am Montag mit Rückblick Landtagswahl Nordrhein-Westfalen und Ausblick auf die Bundestagswahl. Das war eine sehr intensive Diskussion, ist Gott sei Dank nicht übermäßig hitzig geworden. Die entsprechende Aufnahme ist inzwischen auch online, die findet man im Krähennest. Dann war ich im Team Polgef, wo wir dann auch mal tatsächlich 2 Beschlussempfehlungen an den Bundesvorstand gegeben haben. Einerseits dafür, dass für die Veranstaltung Mary Jane, das ist eine Hanfmesse, dann aus dem Veranstaltungsbudget, das der Schatzmeisterclub zur Verfügung gestellt hat, entsprechend Geld dann bereitgestellt wird. Und andererseits ist ja demnächst wieder Deutscher Städtetag in Nürnberg. Da organisiert die Lilly aus Leipzig dann ein Treffen der Kommunalpiraten und hat dafür ein kleines Budget in die Hand gedrückt bekommen. Ansonsten weitere Arbeitssitzungen, selbstverständlich Bayern Marina. Fand ich auch unglaublich toll. Ich durfte da auch so einen kleinen Workshop halten. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Da bedanke ich mich nochmal sehr bei den Teilnehmern. Das war echt toll. Und ansonsten Organisatorisches. Danke dir, Astrid. Gibt es hierzu Fragen? Das ist nicht der Fall. Ich sehe, Benny ist mittlerweile angetroffen. Ich wünsche ihm einen wunderschönen guten Abend und übergebe gleich an ihn. Sofort. Jo, hallo, schönen Abend. Bei mir war es auch die Bayern Marina. Ich war letztes Wochenende auf dem IT-Treffen in der LGS in München, was ganz gut war. Diverse Mammelsitzungen besucht, Land und Bund und das übliche Tagesgeschäft, was so anfällt. Danke dir, René. Fragen hierzu? Der Fall zu sein, dann Nils. Ja, ich war Unterstützerunterschriften aufbereiten, habe das übliche Tagesgeschäft gemacht, habe die Arbeitssitzung besucht, war auf dem IT-Treffen, auf der Bayern Marina und auf der Vorstandssitzung in Oberbayern. Danke dir, Nils. Welche zu fragen? Dann ist Stefan dran. Ja, ich war Tagesgeschäft, ganz klar, das NAVO vor allen Dingen. Bei Marina war ich auch, IT-Treffen war ich auch, letztes Wochenende zwar nur am Sonntag, aber da Arbeitssitzung war ich. FOSI, BZV Mittelfranken haben wir mal wieder gehabt und FOSI stammt aus vom KV Weißenburg und eine Ausstellungsversammlung für den Landratkreis Weißenburg haben wir auch noch hinter uns gebracht. Ja, wunderschön, Stefan, dann habe ich gleich eine Frage, wer wurde denn aufgestellt? Der Herr Andreas Schreiner wurde aufgestellt. Unser künftiger Landrat. I hope so. Ich danke dir. Weitere Fragen dazu? Okay. Dann gehen wir über zum Kurzbericht der Schatzmeister. Wer möchte? Ja, ich mache das wie immer, wenn es um Geld geht. Ihr wisst ja, ohne Geld keine vernünftige Politik. Der Stand ist von 19.45 Uhr heute und zwar auf dem Girokonto 2386.02. Der Kontostand des Tagesgeldes ist 120.000. Der Kontostand des Wahlkampfs für 2017-18 ist insgesamt auf 121.473,22 angewachsen. Darin enthalten Wahlkampfbudget 2017 82.384,85, weil wir mittlerweile diverse Zahlungen und Unterstützungsleistungen gegeben haben. Und für den Wahlkampf 2018, also für unseren eigenen Landtagswahlkampf, sind mittlerweile angesammelt worden 39.088,37 €. Danke dir, Detlef. Gibt's dazu Fragen? Alle sind glücklich. Dann übergebe ich an die Generalsekretärin für ihren Kurzbericht. Mache ich kurz den oberen Teil. Also insgesamt haben wir 1429 Mitglieder, davon 844 stimmberechtigt, das sind 59%. Bio-verifiziert in Bayern, zurzeit 197. Wir haben 8 schwebende Mitglieder und sage und schreibe 10 offene Mitgliedsanträge, wo die Untergliederung aber auch Bescheid wissen. Gesammelte und bestätigte Unterstützerformulare, Landesliste 372 und drunter hat Nils noch einen Link gepostet, wo er die Übersicht sieht. Gute, kurze Frage dazu, Nils. Ist das der Endstand oder sind da noch Unterschriften unterwegs? Da sind noch jede Menge Unterschriften unterwegs, deswegen habe ich auch gerade keinen Überblick, wie viele Unbestätigte so genau, also noch einige unterwegs, die am Wochenende verschickt wurden. Also es kommt noch einiges zurück, aber nicht genügend leider. So viel kann ich schon mal vorher sagen. Ja, was heißt nicht genügend? Wie viel werden uns in etwa, du hast am ersten Gefühl dafür noch fehlen? Und? Ich habe dich leider nicht verstanden. Einen Moment, ich muss gerade nachgucken, weil ich es nicht auswendig weiß. Ich muss nur gerade die Datei suchen. Also ich kann noch sagen, dass aus Mittelfranken bestätigte und noch nicht bestätigte ungefähr 50 da sind, die demnächst in die LGS kommen. Das sind doch schon mal gute Nachrichten. Ich brauche noch ein Momentchen länger, das sage ich dann gleich. Okay. Dann erkunde ich in der Zwischenzeit kurz, dass wir leider immer noch niemanden haben, der sich um den Pressespiegel kümmert. Insofern gibt es auch keinen. Ist aber gerne, bevor wir zu den Anträgen kommen. Also wenn nach meiner Tabelle sind knapp 400, etwas über 400 Wahlkreisliste und 200 Wahlkreis Unterstützeranschriften vom Wochenende rausgegangen. Also ist das Ganze plus 400, sind wir jetzt aktuell irgendwo bei knappen 800 oder so. Gut. Also es ist noch jede Menge zu tun. Es kann doch jeder fleißig sammeln. Es sind noch genug Unterschriften für jeden abzugeben. Teilt euch bitte, das Ganze ist Voraussetzung, dass wir zur Wahl antreten. Und wenn wir die nicht reißen, dann schauen wir ganz schön doof aus. Und wenn jemand keinen Drucker zu Hause hat, schicken wir euch auch gerne Pakete mit Zetteln zu. Selbstverständlich. Habe ich jetzt mal so beschlossen. Ihr könnt dabei auch gerne jede Unterstützung haben. Wenn ihr irgendwelche Hilfe braucht, wenn ihr logistische Hilfe braucht, wenn ihr Formulare braucht, wenn ihr Porter braucht, wendet euch einfach an uns, wir unterstützen euch gerne. Dann kommen wir zu den Anträgen. Da haben wir heute auf der Tagesordnung einen Antrag der Wahlkampf-AGA Bund. Wir haben ihn in Abstimmung mit der Wahlkampforga den Originallandtag ein wenig abgeändert. Da stand noch die Person drin, die man gedenkt, mit einer Kampagne zu beauftragen. Wir als Landesvorstand sind der Meinung, dass unsere Unterstützung der Wahlkampforga Bund nichts mit einzelnen Personen zu tun hat und wir sie darauf nicht festnageln wollen, sondern generell mit diesem Antrag ausdrücken wollen, dass wir die Wahlkampforga Bund als federführende Stelle zur Kampagne zur Bundestagswahl unterstützen wollen. Insofern haben wir den ein klein wenig umformuliert und die Person rausgeschmissen. Nichts gegen die Person, aber hat unserer Ansicht nach in dem Antrag nichts verloren. So, ich bin mal so frei und verlese ihn. Der Landesverband unterstützt die in Chemnitz getroffenen Entscheidungen zur Piratenkampagne für die Bundestagswahl 2017. Das Wahlkampforga-Team Bund wird federführend die Strategie und Planung der Kampagne organisieren und holt sich dazu professionelle Unterstützung. Dies betrifft unter anderem die Kompetenzentscheidungen, besonders bei Webseite, Social-Media-Auftritten, Texten, Flyern, Plakaten, aber auch Farben und Designmerkmalen zu treffen. Das Wahlkampfteam Bund steht mit den Verantwortlichen aus den Ländern in Verbindung, mit denen sie die Entscheidungen abspricht. Wortmeldungen. Jo. Ja, ich habe generell ein bisschen ein Problem. Ich vertraue sehr intensiv darauf, dass unser Wahlkampf-Orga-Team alles, was es unternimmt, tut, um die Bundestagswahl, also die Kampagne zur Bundestagswahl auch für uns so erfolgreich wie möglich zu gestalten. Das unterstelle ich und das möchte ich ganz, ganz hart betonen, dass ich da wirklich der Ansicht bin, dass sie genau das tun und genau dafür arbeiten möchten. Insofern könnte ich ja sagen. Der Punkt ist, dass mir einige Grundlagen fehlen für die Zusammenarbeit mit der professionellen Unterstützung. Und der Punkt ist auch, dass wir jetzt beispielsweise dastehen und für eine Grafik eine Lizenz erwerben müssen, also eine Nutzungslizenz, die dann für ein Jahr gültig ist oder für zwei, je nachdem, wofür man sich entscheidet. Was grundsätzlich okay ist, wo ich aber das Problem sehe, dass meine Piraten das nicht richtig wahrnehmen werden. Ich habe auch beispielsweise die Befürchtung, dass dann Grafiken, die eben in Lizenz mit einer entsprechenden Vereinbarung eingekauft worden sind, irgendwo auf Buttons oder Flyern auftauchen und es deswegen dann eben Ärger und Diskussionen gibt. Mir ist insgesamt nicht sehr wohl und ich bin eigentlich auch der Ansicht, dass da noch sehr, sehr intensiv miteinander gesprochen werden müsste eigentlich. Von daher werde ich mich enthalten. Danke dir, Astrid. Weitere Wortmeldungen? Gut, dann sag halt ich was. Ich kenne Astrids Bedenken, ich kann sie auch durchaus verstehen, teilweise teile ich sie auch. Nichtsdestotrotz, ich riskiere einen Blick in den Kalender, ich riskiere einen Blick dahin, wo die Bundestagswahl ist. Wir haben uns auf eine Vorgehensweise geeinigt, nämlich dass die Wahlkampforga Bund diesen Wahlkampf und die zugehörige Kampagne entsprechend gestalten soll und dazu braucht sie schlicht und ergreifend ein wenig Vertrauen. Und das möchte ich ihr mit diesem Antrag oder Beschluss aussprechen, dass sie wirklich entsprechend auch handeln kann. Aber alle Details abzustimmen, wird nicht möglich sein. Es mag sein, dass uns irgendwas in ein paar Jahren auf die Füße fällt. Das ist durchaus möglich. Nur auf diese, ich bin nicht bereit, auf diese Gefahr hin jetzt Dinge noch unnötig zu verzögern. Das mag aber jeder selber sehen. Weitere Meinungen? Wortmeldung. Wenn ich auch kurz was dazu sagen darf. Wir haben die Situation, dass wir uns das erste Mal tatsächlich professionelle Unterstützung holen und das auch von außen. Das heißt, wir sind jetzt das erste Mal in dem Bereich Urheberrecht und künstlerisch Tätige, wo wir zwar politische Vorstellungen haben, wo wir eben mit den tatsächlichen momentanen Realitäten konfrontiert werden. Da haben wir uns im Vorfeld sicherlich auch ein bisschen blauäugig reingetan. Aktuell wird da aber, was an Defiziten vorhanden war, massiv nachgeholt. Es werden Verträge eingeholt etc., sodass ich da zwar diese Bedenken grundsätzlich nachvollziehen kann und ein Stück weit immer wieder zwischendurch auch mal im Bauchweh hatte, aber trotzdem noch eine grundsätzlich positive Stimmung habe. Wir werden uns in Zusammenarbeit mit Profis sicherlich auch in den Bereichen professionalisieren müssen. Es ist zu befürchten, dass da tatsächlich das im einen oder anderen Bereich nicht so klappt, aber deswegen das dann grundsätzlich bleiben zu lassen, finde ich halt auch den falschen Weg, beziehungsweise hätte die Entscheidung auch deutlich früher fallen müssen. Man hat sich ja letztendlich auf die angebotene professionelle Unterstützung auch erst dann eingelassen, als wir feststellen mussten, aus der Piratenpartei heraus selber kommt eben nicht, wie wir es vor 4 Jahren hatten bei der Bundestagswahl und im Zusammenhang auch unsere Landtagswahl, dass wir eine Masse von Angeboten hatten von Leuten, die einfach selbst schon mal Plakate und Ähnliches losdesignt haben. Man musste auch Piraten hinterherrennen, sich quasi absagen oder tatsächlich auch abholen durch mehrfaches Nachfragen. Deswegen ist überhaupt erst der Gedanke entstanden, dass wir ein Geld in die Hand nehmen müssen. Und ich denke, mit den Verträgen, die jetzt nachgeholt werden, wird das Ganze auch zunehmend in einem positiveren Rahmen passieren. Danke. Danke dir, Martin. Detlef, dich habe ich noch gehört. Ja, ich wollte auch noch was dazu sagen. Martin, deine Sprechdings ist immer noch zu leise. Du bist sehr schlecht zu verstehen, aber ich weiß ja, was du denkst. Deswegen will ich nicht nachfragen. Ob es die anderen verstanden haben, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, Tatsache ist, dass ich dem Wahlkampf-Orga-Team Empfehlungen mitgeben möchte. Ich stimme dem den Antrag zu, und zwar auch wieder Dietmar, weil die Zeit einfach zu kurz ist. Der Bundestagswahlkampf findet am 24.09. statt. Wir haben was anderes zu tun. Wir müssen Unterschriften sammeln, damit wir überhaupt zugelassen werden. Das heißt, also, wir müssen eine Stelle schaffen, auf die wir uns verlassen können und denen wir unser Vertrauen aussprechen. Und das ist halt nun mal das Bundeswahlkampf-Orga-Team. Diese Leute sind dafür da. Und den Sprung in das Vertrauen in diese Leute, der muss jetzt einfach stattfinden. Die Empfehlung, die ich aussprechen möchte, ist, dass in Zahlungen gesetzt werden, also das, was der Martin gerade gesagt hat, dass Verträge abgeschlossen werden, denn sonst bekommen wir böse lizenzrechtliche Verfahren an den Hals, wenn die Bundestagswahl rum ist. Und das Zweite ist, dass diese Leute denjenigen, den sie damit beauftragen, jetzt ganz konkret in den Hintern treten, damit endlich was rüberkommt. Unsere Leute warten auf die Flyer, die warten auf Designs, die warten auf die Webseite und. Das würde ich mir wünschen, dass es so ablaufen würde, und das sind meine Bedenken, und das ist auch der Grund, warum ich jetzt zustimmen werde, wegen der zeitlichen Komponente. Danke dir, Detlef. Weitere Meldungen? Darf ich auch was sagen? Auch du darfst. Okay, gut, dann sage ich was. Ich finde, wir haben jetzt nur noch 4 Monate Zeit. Wir stehen eigentlich mit dem Rücken an der Wand, und wir haben jetzt erst festgestellt, uns fehlen noch Unterstützerunterschriften, wie sehr viele. Wir haben jetzt einfach keine Zeit mehr, dass wir intern uns jetzt annerven. Und es gibt diese Wahlkampforga, es gibt vielleicht Probleme, aber man sollte jetzt einfach diese Leute arbeiten lassen, damit wir den Rücken einfach frei haben und damit endlich also Sachen wie Webseite und so weiter zu Potte kommt. Danke dir, Winholz. Weitere Beiträge? Das scheint nicht der Fall zu sein, dann würde ich den abstimmen lassen. Ich wäre dafür, Martin. Dafür. Für alle? Ich bin auch dafür, aber ich würde diejenigen Beteiligten bitten, dass man möglichst schnell Verträge unterschreibt und das Ganze ein bisschen auf gegenseitiges Einvernehmen eben abschließt. Aber wie gesagt, die Zeit eilt und drum sage ich jetzt ja. Danke dir. Detlef? Ja. Benny? Bin dafür. Nils? Dafür. Astrid? Enthaltung. Stefan? Dafür. Ich danke euch. Damit wäre dieser Antrag angenommen und die Wahlkampfager kann sich unserer Unterstützung sicher sein. Um mir geht's ja nicht. Ich habe noch eine kleine Bitte an Detlef. Du hattest noch eine Anmerkung dabei. Da ging es tatsächlich auch ums Abschließen der Verträge. War das richtig? Weil ich muss es einmal kurz mit reinschreiben. Ja, natürlich. Und zwar für mich ist wichtig Obergrenzen und die genauen Datums, wann diese Lizenzen auslaufen, damit wir nicht hinterher Scherereien und Schwierigkeiten und Rechtsanwaltsprozesse am Hals haben, weil wir irgendwo Lizenzrechte nicht eingehalten haben oder vergessen haben, bei irgendeinem KV diese Dinge wieder von der Seite zu nehmen. Das waren übrigens auch gestern deine Bedenken, womit du Bauchweh hast, und damit habe ich eigentlich auch Bauchweh. Der Hauptgrund, warum ich zustimme, ist eben der Zeitfaktor eigentlich. Okay, danke dir. Gut, ja, das ist auch durch. Dann kommen wir zu den Umlaufbeschlüssen. Seit der letzten Sitzung hatten wir ein paar Umlaufbeschlüsse. Einmal haben wir ein Budget für die Marina Kassel 17.2 beschlossen. Es fahren drei Leute aus dem Landesverband hin. Das bin zum einen ich. Ich bin kurz auf die Sprünge, wer darf noch fahren? Astrid, kann nicht. Basti. Und Basti. Gut, also sehr sparsam diesmal, ist glaube ich aber auch dem Termin angemessen. Wortmeldung? Ja? Ich fahre auch dahin. Ja, ich hatte dich so verstanden, dass du dahin fährst. Naja, das ist doch dieses Schnarcherhotel mit diesen Pappwänden. Gut, wir werden doch im dritten finden, die Hotelmauern, das werden wir diskutieren. Hey, danke. Ja, das finde ich auch. Du bist lustig. Gut. Dann hätten wir noch einen dann Beschluss von Bezuschussung von Kandidatenflyern. Auch dieser war erfolgreich. Das war auf einer Vorlage des Wahlkampfteams Bayern. Ebenfalls vom Wahlkampfteam Bayern war die Bezuschussung eine Einzelbestellung. Martin, kannst du zu den beiden kurz sagen, was das genau war? Kann ich, ja. Im ersten Punkt geht es um Kandidatenflyer, die eigentlich jetzt zu diesem Wochenende fertig sein sollten. Ich habe schon erste Vorlagen gesehen. Es gab auch schon Tests mit den sogenannten Web-to-Print-Oberflächen, wo man eben dann Bilder, die zum Beispiel auf der Bayern-Marina gemacht wurden, einstellen kann. Seinen persönlichen Namen, seinen Wahlkreis etc., nimm einem Absatz auch kurz einige eigene Daten und Ziele. Hier geht es darum, dass wir das aus dem Wahlkampftopf mit 50% bezuschussen wollen, wenn die Leute eben sich dann, die Kandidaten, sich hier entsprechend Flyer selber drucken wollen. Beim zweiten ist es eine Einzelbestellung aus Nürnberg oder Nürnberger Land. Kleinen Moment. KV Nürnberger Land, die sich Dreieckständer, also 10 Stück, angeschafft haben, ähnlich wie es auch schon der KV Erlangen getan hat, und die dann eben 30% Zuschuss hier bekommen. Das ist eine Zuschusshöhe von 230,48 €. Ich danke dir, Martin. Damit wären wir auch mit den Urlaubbeschlüssen durch und kommen wir zum beliebten Punkt: Fragen an den Landesvorstand. Ich höre nichts, ich sehe nichts. Ich gehe davon aus, ihr seid fragenlos glücklich. Dann bleibt mir nur noch das Termin für das nächste Treffen zu verkünden. Das wäre der 8.7.2017. Danke, wer auch immer den schon vorher eingeschrieben hat, sonst hätte ich nachschauen müssen. Entschuldigung, ja. 8.7. kann nicht sein. Das ist, da würde ja im ganzen Juni nichts sein. Ich gehe davon aus, es ist der 8.6. Hast du vollkommen recht, Astrid. Es muss wohl der 8.6. sein. Und wie man sieht, ist das auf einen Tippfehler zurückzuführen. Also nächster Termin 8.6.2017 um 20.30 Uhr hier im wunderschönen NRW Mumble. Damit schließe ich den ersten Teil der Vorstandssitzung.